damit in einer Diskussion oder so einfach sagen, vielleicht sagen, schneidet es raus nachher, dann können wir es auch rausschneiden. Wenn jemand generell ein Problem hat, kann das jetzt natürlich auch sagen. Oder sie. Gut, dann Lukas, vielen Dank. Ja, wenn das nicht der Fall ist, dann fange ich an. Ich habe gerade mir nochmal angeguckt, also vielen Dank für die Einladung, habe mir gerade nochmal angeguckt, was wir da in den Ankündigungstext geschickt hatten. Also es soll nicht nur um die Kriminalisierung der kurdischen Bewegung in Deutschland gehen, sondern auch um 129b generell. Das ist ein bisschen hochgegriffen. Ich werde versuchen, das einzubauen. Aber wenn ihr euch dafür besonders interessiert, dann müssen wir mal gucken, wie wir noch da vielleicht später in Fragen oder so darauf kommen. Vielleicht allgemein zu dem Paragraphen, der wurde eingeführt 2002, kurz nach den Anschlägen von 9/11 in New York und wurde EU-weit einheitlich eingeführt, total schnell als Reaktion darauf, weil die EU auch auf Druck von den USA gesagt hat, also wir brauchen da jetzt ganz dringend irgendwie eine internationale Zusammenarbeit und gemeinsame Verfolgung von Terrorismus. Das war der Hintergrund und es gab dazu so eine gemeinsame Richtlinie der EU-Kommission, in der wurden so gewisse Mindestbedingungen festgeschrieben. Also jeder Mitgliedstaat muss halt auch ausländische terroristische Vereinigungen verfolgen in bestimmtem Umfang. Und die Mitgliedstaaten, den Stand ist frei, also die mussten diese Richtlinie halt mindestens umsetzen. Den Stand ist aber auch frei, die verschärft umzusetzen und davon hat Deutschland gerne Gebrauch gemacht. Also hat das ein bisschen schärfer formuliert, als das die Richtlinie vorsah. Die Richtlinie, da komme ich auch später nochmal zu, hatte zum Beispiel vorgesehen, dass dieses Terrorstrafrecht nicht anwendbar ist, wenn es um bewaffnete Konflikte geht. Also wenn es irgendwo um eine Guerilla geht, die sich in Auseinandersetzung mit einem Staat befindet, dass es dann nicht anwendbar ist, wenn solche bewaffneten Konflikte nach dem Völkerrecht betroffen sind. Das hat Deutschland explizit nicht umgesetzt, also diese Einschränkung. Weswegen wir hier auch diese Verfahren die ganze Zeit haben. Vielleicht kurz zur Geschichte der Kriminalisierung der kurdischen Bewegung in Deutschland. Das fing an Ende der 80er, ich glaube 1987 oder 1988. Also die PKK wurde gegründet 1978 und nahm 1984 den bewaffneten Kampf gegen den türkischen Staat auf. Wenige Jahre danach fing dann auch die Kriminalisierung in Deutschland an, und zwar mit einem Pilotprozess, der in Düsseldorf damals stattfand. Da hatten die, wie sie das ja jetzt auch hier in Dresden gemacht haben bei diesem Prozessgruppe Freitag, hatten sie in Düsseldorf direkt neben dem Knast so ein eigenes Gerichtsgebäude hergerichtet, sodass die kurdischen Gefangenen, die vorher in verschiedenen europäischen Ländern, aber vor allem in Deutschland festgenommen wurden, da direkt sozusagen aus dem Knast praktisch in dieses neue Gerichtsgebäude geführt werden konnten. Und dieses Verfahren, das lief damals unter Paragraph 129a, also terroristische Vereinigung im Inland, mit der Begründung, die kurdische Bewegung würde halt in Deutschland Straftaten begehen, die sozusagen die Sicherheit Deutschlands bedrohen würden. Und deswegen wurde das damals als 129a-Verfahren geführt. Das wurde bekannt unter dem Namen Düsseldorfer Kurdenkäfig. Das lag daran, dass die Gefangenen, das waren glaube ich 20 anfangs, die mussten in diesem Gerichtssaal, da gab es so einen großen, so einen Käfig für die, und die mussten dann da in diesem Käfig stehen und waren ziemlich weit weg, dann halt immer mit sehr vielen Justizwachtmeisterinnen und Meistern da drumherum. Und die Verteidigerinnen damals haben halt daraus ein großes Thema gemacht und haben gesagt, also das ist unwürdig und so kann man nicht verhandeln, wenn die Leute hier in so einem Käfig eingesperrt sind, was das auch für eine Außenwirkung hat. Und dann wurde darum sehr viel gestritten. Insgesamt ist das Verfahren eigentlich total eskaliert. Es hat, glaube ich, 3 Jahre gedauert. Im Endeffekt konnten nur 4 Leute verurteilt werden, weil die Verteidigung halt sehr aktiv war und der Widerstand insgesamt aber auch halt von den Angeklagten sehr spürbar war, sodass auch die bundesdeutsche Justiz, würde ich sagen, daraus gelernt hat im Nachhinein, indem sie gesagt hat, also solche Massenprozesse, das machen wir nie wieder, sondern wir setzen eher auf so eine Vereinzelungstaktik und klagen die Leute einzeln oder maximal zu zweit an. Dann haben wir einen Angeklagten in Stuttgart und einen Angeklagten in Koblenz und einen in Hamburg. Und das führt sozusagen so dazu, dass die nicht gemeinsam so eine kämpferische Haltung entwickeln könnten, die ja damals auch aus dem Publikum unterstützt wurde. Also da waren immer sehr viele Leute im Publikum in Düsseldorf, haben auch Ramazamba da gemacht und haben irgendwie diesen Prozess so schwierig gemacht, dass der Vorsitzende Richter nach 3 Jahren, glaube ich, irgendwann in Rente gehen musste, das Verfahren gar nicht mehr zu Ende machen konnte. Daraus haben die dann gelernt und haben dann gesagt, also jetzt in der Folge klagen wir die Leute immer nur noch einzeln an. diese Prozesse, das war, die wurden nach 129a geführt, seit den 80ern, in den 90ern auch, weil die Behörden halt immer gesagt haben, also die kurdische Bewegung ist in Deutschland für Aktionen verantwortlich, die die Sicherheit des Staates hier gefährden. Das waren in den 90ern vor allem Autobahnblockaden. Das ist ja in Deutschland immer sehr unbeliebt, die Autobahnen zu blockieren. Die sind ja eigentlich sehr, ja, der größte Stolz Deutschlands, würde ich mal sagen, schon immer gewesen. Und dementsprechend radikal waren halt auch die Reaktionen darauf. Also es gab auch andere militantere Aktionen, aber das Schlimmste, was wirklich auch in der Öffentlichkeit in den 90ern immer so kolportiert wurde, ist, die Kurden besetzen unsere deutschen Autobahnen. Die wurden dann immer halt geführt und endeten immer mit ziemlich hohen Haftstrafen tatsächlich, also zwischen 4 bis zu 8 Jahren, hatten aber nicht so richtig Erfolg in dem Sinne, dass irgendwie so eine Beruhigung der Situation eintrat, gerade in den 90er Jahren. Also das war in der Türkei, also im türkischen Teil Kurdistans, war das halt auch eine Zeit, wo sehr viele Dörfer zerstört wurden, sehr viele verbrannt wurden, sehr viele Leute vertrieben wurden, gefoltert wurden, in Knäste gesteckt wurden, sodass da auch vor allem in Deutschland, wo halt schon lange eine große kurdische Community wohnte, in den 90ern nochmal sehr viele Leute dazugekommen sind, die halt flüchten mussten aus der Türkei und dann aber in Deutschland halt auch weiter sich irgendwie solidarisch mit ihrer Community und mit den politischen Anliegen zeigen wollten. Das heißt, es war auch eine sehr bewegte Zeit. Das führte halt dazu, dass die Leute zwar einzeln dann immer wieder zu Haftstrafen verurteilt wurden, die auch lange absaßen, aber dass halt so richtig zufrieden die deutsche Politik auch nicht war mit diesem Stand, dass nämlich immer wieder auch so Demos stattfanden und das immer wieder so in der Öffentlichkeit war. Und dann hat sie Ende der 90er was gemacht, was sie ja wirklich nicht gerne macht, und die haben dann so eine Abordnung der Bundesanwaltschaft damals beauftragt, mal mit der kurdischen Bewegung ins Gespräch zu kommen. Und das hat auch tatsächlich stattgefunden im Nordirak, diese Gespräche. Die waren sehr geheim und die werden auch von beiden Seiten eigentlich geleugnet. Die Vertreterin der Bundesanwaltschaft sind dann auch mit Öcalan zusammengetroffen und mit anderen Vertreterinnen und haben sich dann geeinigt auf einen sogenannten Gewaltverzicht. Also Öcalan und die kurdische Bewegung haben damals gesagt, ist okay, also daran halten wir nicht mehr fest, in unserer Politik in Deutschland irgendwie so sichtbar militant zu agieren, Demonstrationen zu veranstalten, sondern wir lassen das jetzt in Deutschland, glaube ich sogar in ganz Europa, da bin ich mir aber jetzt nicht ganz sicher. Und das Zugeständnis, was die Bundesanwaltschaft daraufhin der kurdischen Bewegung gegenüber gemacht hat, ist gesagt, die haben gesagt, wir verfolgen eure Leute dann nicht mehr als Mitglieder einer terroristischen Vereinigung nach 129a. Was dazu führte, dass dann ab Mitte der 90er Jahre die Prozesse tatsächlich nicht mehr wegen 129a geführt wurden, sondern einfach nur noch wegen 129, also Mitglieder krimineller Vereinigungen. Das war sozusagen das Zugeständnis. Das klingt wenig, das hat aber tatsächlich dazu geführt, dass sich die Haftstrafen eher so halbiert haben, die Länge der Haftstrafen. Ja, also die Leute wurden dann immer noch zu Haftstrafen verurteilt, aber eher so im Bereich 2 bis 3, auch mal 3,5 Jahre. Also es war dann schon deutlich weniger und das ist zurückzuführen auf so einen Deal. Was, wie ich finde, woran man schon so ein bisschen merkt, wie politisch auch dieses ganze Strafrecht ist, ja, wie das eingesetzt werden kann, diese 129er Paragraphen auf politischen Druck der Regierung, kann das sozusagen angewandt werden und kann auch je nachdem herabgestuft, heraufgestuft werden, wie es gerade so passt. Also das hat mit Jura ziemlich wenig zu tun, sondern es geht einfach darum, man hat mit diesen Paragraphen halt die Möglichkeit, auf politische Bewegungen zu reagieren, wie es gerade der Politik in den Kram passt. Dann wurden ungefähr 10 Jahre lang oder 12 diese Prozesse nach § 129 geführt, immer schön mit dieser Vereinzelungsstrategie, immer einzelne Leute angeklagt, bis irgendwann 2008 das Oberlandesgericht Frankfurt, wenn ich mich richtig erinnere, tatsächlich ein Problem hatte, weil die mussten immer auch noch für diese Verurteilung nach § 129 feststellen, dass irgendwelche Straftaten in Deutschland begangen wurden, die sozusagen im Namen der kurdischen Bewegung oder mit dieser irgendwie in Zusammenhang gebracht werden konnten. Das war immer noch die Voraussetzung dafür juristisch. Und das Oberlandesgericht Frankfurt hat es dann tatsächlich einfach nicht mehr geschafft, irgendwelche Straftaten zu finden, die sie der kurdischen Bewegung in die Schuhe schieben können, sodass ein Kollege von mir damals dann Revision eingelegt hat gegen das Urteil. Und der Bundesgerichtshof vor dieser Frage stand 2010, das dann zu entscheiden hatte, ja, scheiße, eigentlich haben wir gar keine Straftaten mehr. So richtig können wir die ja nicht mehr nach 129 verurteilen. Und dann halt ganz schlau waren und gesagt, ja, also dafür reicht es nicht tatsächlich, aber uns fällt gerade auf, es gibt ja seit 2002 diesen neuen Paragraphen 129b und dafür, das ist ja eigentlich perfekt, für uns brauchen wir gar keine Straftaten in Deutschland, sondern es reicht, wenn irgendwo anders auf der Welt Straftaten begangen werden. Also perfekt, das habt ihr jetzt bitte auch auf die kurdische Bewegung anzuwenden. Das war diese Entscheidung 2010 und seitdem laufen die Verfahren halt nicht mehr nach 129, sondern nach 129b. Du hast es ja kurz erwähnt, also ausländische terroristische Vereinigung. Das Gesetz sagt eigentlich nur, Paragraph 129a gilt genauso für Vereinigungen, also Gruppen, die im Ausland diese Delikte begehen, nämlich entweder Mord und Totschlag, so wird es bei der PKK begründet, gerade in den Auseinandersetzungen mit dem türkischen Militär, da kommt es ja auch tatsächlich immer wieder zu Toten, sowohl beim türkischen Militär als auch bei der türkischen Polizei. Oder aber die andere Möglichkeit ist, Straftaten, die halt nicht dieses Gewicht haben, nicht Mord oder Totschlag oder Völkermord, glaube ich auch, sind, aber die so massiv sind, dass sie einen Staat in den Grundfesten bedrohen, so ungefähr. Ja, also dann könnten theoretisch halt auch kleinere Straftaten dafür ausreichen, aber dann muss man halt diese zusätzliche Sicherheitsbedrohung konstruieren. Das machen die nicht in Bezug auf die kurdische Bewegung, sondern sie sagen einfach, die begeht in der Türkei auf türkischem Staatsgebiet Taten, die auf Mord und Totschlag gerichtet sind. Und die Taten sind nicht gerechtfertigt, weil es gibt kein legitimes Selbstverteidigungsrecht der kurdischen Bevölkerung. Die kurdische Bevölkerung existiert nicht, es gibt keinen eigenen Staat, sondern das ist der türkische Staat und der hat das Gewaltmonopol und gegen die Angriffe des türkischen Staates darf sich die dortige Bevölkerung nicht zur Wehr setzen. Also so ist die Argumentation. Das Besondere vielleicht an Paragraph 129b ist noch, dass sie damals im Gesetzgebungsprozess schon gesehen haben, also so wie wir das jetzt hier gerade in Deutschland formulieren, ist das unglaublich weit und betrifft halt einfach ja, wahrscheinlich so 100.000 Leute in Deutschland, die davon potenziell betroffen sein könnten. Das heißt, irgendwie müssen wir das auch einschränken. Wie können wir das einschränken? Und dann haben sie sich was ausgedacht, was es vorher nicht so richtig gab. Dann haben sie eingeführt eine sogenannte Verfolgungsermächtigung. Die wird ausgestellt durch das Justizministerium. Das heißt, die Bundesanwaltschaft ist davon abhängig, dass das Justizministerium, also eine politische Behörde, sagt, also diese Organisation möchten wir, dass sie verfolgt wird. Diese Organisation möchten wir nicht, dass sie verfolgt wird. Das passt uns politisch gerade nicht so. Die können auch differenzieren, also die können auch innerhalb von Gruppen sagen, also die Person möchten wir, dass sie verfolgt wird, die möchten wir aber nicht. Also all das steht dem Justizministerium frei, was auch nochmal so ein bisschen zeigt, wie politisch dieses Strafrecht ist, ja, dieses Organisationsstrafrecht, gerade bei 129b, wo es halt darum geht, dass das Justizministerium ganz klar entscheiden kann, das ist gerade unser politischer Wunsch in Deutschland und auch außenpolitisch auf diplomatischer Ebene möchten wir das und was anderes möchten wir nicht. Also zum Beispiel abgelehnt haben sie diese Verfolgungsermächtigung damals bei der FARC aus Kolumbien und auch bei der ELN. Da haben sie gesagt, also das passt uns nicht, da haben wir kein Interesse daran. Bei der PKK haben sie das aber bejaht, allerdings mit einer Einschränkung. Zu der Einschränkung muss man wissen, dass der Bundesgerichtshof in diesem Urteil, was ich gesagt habe, 2010, am Ende geschrieben hatte, das haben sie so ein bisschen so lapidar dahingeschrieben, ja, dem Gericht ist schon bewusst, dass ungefähr 10.000 bis 15.000 Leute durch den Verfassungsschutz in Deutschland der PKK zugerechnet werden. Das ist ja ganz schön viel. Das kann ja so auch nicht so ganz richtig sein, dass wir jetzt 10.000 Leute einsperren müssen. Aber ja, dafür gibt es ja diese Verfolgungsermächtigung oder auch Möglichkeiten, Verfahren einzustellen. Und das überlassen wir euch sozusagen. Das könnt ihr entscheiden, wen ihr da verfolgen möchtet und wen nicht. Das heißt, diese Verfolgungsermächtigung ist seit 2011, also kurz nach diesem Urteil, hat das Justizministerium die dann erlassen. Und die ist beschränkt auf bestimmte Funktionärstätigkeiten. Also nicht jede Person, die die Polizei für PKK-Mitglied hält, was auch immer das genau ist. Also das hören wir in den Prozessen auch haben wir noch nie gehört, wie sich das genau definieren soll. Aber jedenfalls werden nur bestimmte Leute, die in bestimmten Leitungsfunktionen in der kurdischen Bewegung aktiv sind, also als Gebietsleiter oder als Sektorleiter, die werden überhaupt nur von dieser Verfolgungsermächtigung umfasst und auch die kommen nur in den Knast. Gegenwärtig sind es 8 Gefangene, die eingesperrt sind. Das schwankt mal, das war vor 2 Jahren waren das noch 15 Leute. 7 von denen wurden mittlerweile entlassen, jetzt sind gerade noch 8 im Knast. Und das hängt sozusagen davon ab, dass diese Verfolgungsermächtigung beschränkt erteilt ist. Aber daran ist das Justizministerium auch nicht gebunden. Also das können Sie immer mal wieder raufstufen, rabstufen, da können Sie sich immer wieder aussuchen, also wie groß soll der Kreis von denen sein, die wir einsperren. Vielleicht kurz zu den Bedingungen, unter denen die Leute eingesperrt sind, vor allem in, während sie sich in Untersuchungshaft befinden, also während die Verfahren noch laufen, sind die absolute Isolationshaft ausgesetzt. Das bedeutet, die sind 23 Stunden eingeschlossen im Gefängnis, dürfen mit niemandem reden, dürfen an Gruppensachen nicht teilnehmen, dürfen nicht arbeiten, dürfen nur alleine in die Freistunde oder maximal mit anderen Terroristen, die aber keine Kurden oder Türken sein dürfen, weil mit denen dürften sie ja sprechen. Also mein Mandant in Berlin, der wurde zum Beispiel, hatte Freistunde einmal am Tag mit einem vietnamesischen Gefangenen zusammen, die sich miteinander überhaupt nicht unterhalten konnten. Die haben dann irgendwie herausgefunden, dass sie beide gerne Schach spielen und dann konnten sie immerhin Schach spielen, aber ansonsten ist das halt wirklich total isoliert. Und der eine meiner Mandanten, Ali Hedadorn, der ist jetzt in Berlin im Gefängnis seit April 2016, also seit einem Jahr und 8 Monaten oder 9 Monaten, also seit einer sehr, sehr langen Zeit ist er halt diesen isolierenden Haftbedingungen ausgesetzt, was eigentlich ja mit der Anti-Folter-Konvention relativ schwierig zu vereinbaren ist und was auch so ein bisschen diese Scheinheiligkeit zeigt in dem ganzen Gerede der Bundesregierung im Fall Deniz Yücel, wo die ja immer wieder sagen, ja, also der ist so isoliert und das ist ja irgendwie nicht zulässig. Aber genau das Gleiche machen sie halt in Deutschland auch und scheren sich darum nicht eigentlich. Hast du eine Zwischenfrage? Wie ist das mit Post bei denen? Oder bei denen? Ja, die können Post erhalten, allerdings wenn man den Brief schickt, dann wird der Brief von der Haftanstalt immer an die jeweilige Generalstaatsanwaltschaft geleitet, je nachdem übersetzt oder nicht, je nachdem auf welche Sprache er geschrieben ist, und die Generalstaatsanwaltschaft entscheidet dann, je nachdem wer der Absender ist und was der Inhalt des Briefes ist, ob das ausgehändigt wird oder nicht. Also zum Beispiel Postkarten, wo drauf steht Freiheit für alle Gefangenen oder so, das wird dann irgendwie nicht ausgehändigt, weil das ist dann zu politisch. Das setzt sich auch fort bei den Prozessen. Also die Prozesse finden unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen statt. Leute, die diese Prozesse angucken wollen, werden, also als Zuschauerinnen, werden vorher komplett durchsucht, müssen ihre Ausweise abgeben. Die Ausweise werden kopiert. Alle Taschen und Dinge, die die Leute mit sich führen, werden ihnen abgenommen. Die dürfen nur ein Blatt Papier und einen Kugelschreiber mit reinnehmen. Schals werden abgenommen. Und dann diese ganze Durchsuchung mit Metalldetektor, Leute müssen ihre Schuhe ausziehen, also so ist auch so ein bisschen die Atmosphäre, in der diese Prozesse stattfinden. Und das schreckt natürlich auch viele Leute davon ab, dahin zu gehen, gerade wenn die selbst einen kurdischen Background haben, weil die sagen, also jetzt wird hier dann unser Ausweis irgendwie kopiert und wir wissen nicht so richtig, was damit passiert und wann wir das zum Beispiel von der Ausländerbehörde oder so mal wieder präsentiert bekommen, dass wir anscheinend uns für solche Prozesse interessieren. Das heißt, viele Leute gehen dann da auch gar nicht hin zu den Prozessen, die finden meistens in relativ wenig Öffentlichkeit statt. Wie werden die Ermittlungsverfahren geführt? Die Ermittlungsergebnisse, werden geführt vom Bundeskriminalamt und die bestehen hauptsächlich, die Ermittlungsergebnisse, aus Telekommunikationsüberwachung. Also Telefone werden flächendeckend überwacht und zwar von ziemlich vielen Leuten gleichzeitig, sodass es auch immer ganz gut möglich ist, nachzuvollziehen, aha, hier kommt jetzt eine neue Nummer, für die wird dann auch direkt ein Beschluss beantragt, die Telekommunikation zu überwachen, sodass sie eigentlich immer so ein ganz gutes Bild haben in der kurdischen Bewegung, wer ist aktiv, weil die Leute miteinander telefonieren und ja auch so ein bisschen, so ist zumindest mein Eindruck, haben auch so, also die kurdische Bewegung hat ja auch so ein bisschen den Anspruch, also wir repräsentieren hier viele Leute, wir sind keine klandestinen Linksradikalen, sondern wir versuchen hier eine breite Bewegung darzustellen und aufzubauen. Das heißt, wir wollen uns auch nicht verstecken, sondern sichtbar sein und auch nicht so klandestin agieren. Das heißt, das führt dazu, dass es auch relativ leicht möglich ist, halt diese Telefongespräche immer zu überwachen und dann immer wieder, wenn eine neue Telefonnummer irgendwie bekannt wird, die auch zu überwachen. Das führt zu den lustigen Ergebnissen, dass wir teilweise in den Akten Telefonate haben, die irgendwie von 2 oder von 3 verschiedenen Polizeibehörden gleichzeitig überwacht wurden. Also wir haben zum Beispiel jetzt in dem letzten Prozess haben wir ein Telefongespräch gehabt, das wurde gleichzeitig vom LKA Mainz, vom Bundeskriminalamt und vom LKA Berlin abgehört. Also es waren irgendwie zwei, hatten den einen Teilnehmer überwacht und die andere Behörde hatte den zweiten Gesprächsteilnehmer überwacht. Und dann war das eigentlich in der Akte ganz lustig, weil die dann auch jeweils verschieden übersetzt wurden, die Telefongespräche. Aber das zeigt einfach auch so ein bisschen, wie umfangreich halt diese Überwachung ist. Es wird ansonsten alles an Spielzeugen eingesetzt, was das Bundeskriminalamt so zur Verfügung hat. Also was sie gerne machen, sind diese stillen SMS. Wenn sich halt ein Telefon länger nicht in eine Funkzelle eingeloggt hat, dann schicken sie so eine SMS, die der Inhaber des Handys nicht merkt, die aber dann zurück an die Behörde ein Signal schickt, also ich befinde mich hier gerade in dieser Funkzelle, sodass sie immer wissen können, wo sind die Leute gerade. Was außerdem eingesetzt wird, sind sogenannte IMSI-Catcher. Kennt ihr die IMSI-Catcher? Kennt alle? Nee. Also IMSI-Catcher sind ziemlich teure, so mobile Autos, die die Polizei einsetzen kann und irgendwo positionieren kann und die eine Funkzelle simulieren. Also das heißt, alle Leute, die dann in der Nähe von diesem Wagen stehen, loggen sich dann in diese Funkzelle, also in diese Pseudo-Funkzelle IMSI-Catcher ein und die Behörde kann dann sehen, also die Personen, die hier im Umkreis stehen, haben anscheinend diese Telefonnummern und diese E-Mail-Nummern, also diese Geräte dabei. Also das wird auch immer wieder gemacht. Das ist relativ teuer, deswegen machen die das nicht so wahnsinnig oft. Aber ab und zu, wenn sie nicht mehr so richtig sicher sind, welche Nummer benutzt denn diese Person gerade, dann fahren sie einfach da so einen IMSI-Catcher ran und finden das so raus. Dann, was in einigen Städten stattfindet, also auf jeden Fall in Bremen, in Hamburg und in Berlin, ist Videoüberwachung vor den kurdischen Vereinen. Also die werden, da werden so gegenüber halt so Nachbarwohnungen werden angemietet oder es wird zumindest die Nachbarinnen werden um Erlaubnis gefragt, dass da so eine Kamera installiert werden kann und die richtet sich dann auf den Eingang des kurdischen Vereins und zeichnet dann immer auf, wer da rein und raus geht und das halt Tag und Nacht. Wir haben das mal angegriffen und haben gesagt, also schön und gut, das habt ihr jetzt irgendwie in diesem Verfahren einmal verwendet, aber da waren jetzt ungefähr so 1000 Leute von betroffen von dieser Videoüberwachung und dann haben sie gesagt, ja, aber ist doch nicht so schlimm und das löschen wir auch wieder, was wir nicht brauchen. Also so ist ja auch ungefähr so der Umfang, wo die ganze kurdische Bevölkerung, also die diese Vereine halt nutzen, aufsuchen, da gibt es Rechtsberatung und Sprachkurse und Lesekreise und alles mögliche, also all die laufen da sozusagen durch so eine Kamera von den Landeskriminalämtern oder vom BKA und teilweise, also das vermuten wir zumindest, können das aber nicht so sicher sagen, teilweise ist direkt daneben so eine Kamera vom VS auch. Genau das, so sind ungefähr diese Ermittlungen. Dann gibt es auch Personenobservationen, jetzt in dem Verfahren von Hidde Yildirim, dem halt vorgeworfen wurde, in Sachsen Gebietsleiter gewesen zu sein. Da war es tatsächlich mal ganz interessant, weil der hat das gemerkt. So eine Observation, das ist ja total schwierig, so eine Observation zu bemerken. Ich weiß nicht, ob ihr so ungefähr wisst, wie so eine Observation funktioniert. Die machen so eine Glockentechnik, nennen die das. Also das heißt, das sind mehrere Fahrzeuge im Einsatz. Das heißt, es ist auch nicht so ganz einfach, also ziemlich teuer, aber es ist auch nicht so ganz einfach, das zu merken. Nämlich immer, wenn das Fahrzeug irgendwie die Richtung ändert, damit das nicht auffällt, ist das eine verfolgende Fahrzeug, fährt dann geradeaus weiter und gibt das dann über Funk aber an ein anderes Fahrzeug weiter, die das dann aufnimmt, sodass es sehr schwierig ist, das zu merken. Und das LKA Sachsen-Anhalt aus Magdeburg, die da an dem dranhängen, die haben sich so ein bisschen dilettantisch verhalten und deswegen hat er das gemerkt. Und hat dann auch, dann gibt es auch, also sein Telefon wurde halt auch überwacht und dann gibt es so ein Gespräch von ihm, was aufgezeichnet wurde, wo er kurz danach sagt, also ich werde hier irgendwie verfolgt von irgendwelchen Leuten. Wer ist das denn? Sind das irgendwelche Leute vom türkischen Geheimdienst, die mich vielleicht umbringen wollen oder sind das doch irgendwie deutsche Polizisten? Und der Gesprächspartner sagt, ja, keine Ahnung, das können wir irgendwie nicht rausfinden. Aber das zeigt auch so ein bisschen so die doppelte Bedrohungslage, in der sich die Leute halt befinden. Ja, nicht nur von den deutschen Behörden, sondern auch immer diese Geschichte türkischer Geheimdienst. Wie aktiv sind die in Deutschland? Das ist ja auch immer so ein bisschen schwierig abzuschätzen. Jedenfalls, ne, es gab ja in Paris dieses Attentat, wo drei kurdische Aktivistinnen ermordet wurden. Da hing der türkische Geheimdienst auf jeden Fall mit drin. Und auch in Deutschland, da gab es eine, also zumindest halbwegs ernstzunehmende Morddrohung gegen Yüksel Koç, also einen kurdischen Aktivisten, sodass auch immer so ein bisschen davor die Sorge ist, also vielleicht passiert nochmal sowas wie in Paris. Jo, wenn dann die Ermittlungen abgeschlossen sind gegen eine Person, dann gibt es Anklagen, die Leute werden in Untersuchungshaft genommen und die Anklagen, die sind halt, weil dieser 129b so praktisch ist, dass du den Leuten keine eigenen Straftaten nachweisen musst und nicht mal irgendwelche Straftaten auf deutschem Staatsgebiet nachweisen musst, sind die, ja, so ein bisschen absurd. Ich will euch mal vorlesen, wie das war. bei dem Hede Yildirim. Also im Wesentlichen heißt das so, gemäß seiner Aufgaben als Gebietsleiter Sachsen organisierte der angeschuldigte Yildirim die Durchführung von bzw. die Teilnahme an themenbezogenen und öffentlichkeitswirksamen Kundgebungen, Demonstrationen, traditionellen kurdischen Festen sowie Propagandaveranstaltungen. Hierdurch sollte die faktische und thematische Präsenz der PKK verdeutlicht und die öffentliche Meinung in ihrem Sinne beeinflusst werden. Und das wird dann irgendwie über 100 Seiten ausgeführt, also da eine Demo und da ein Kulturfestival und da hat er einen Bus für angemietet und sich darum gekümmert. Also das bedeutet, man sieht sozusagen, dass den Leuten keine Straftaten vorgeworfen werden, die sollen selber nichts gemacht haben. Es reicht sozusagen aus, Demos zu organisieren oder Kulturfestivals zu organisieren. Und mehr muss man dafür nicht machen, um halt irgendwie 2 Jahre im Knast gesperrt zu werden. Deswegen sind die Prozesse sowohl für die Angeklagten als auch für uns als Anwältin auch so relativ frustrierend, weil irgendwie vom Gefühl her gibt es auch nicht so richtig was dagegen zu verteidigen, denn was ist das Problem daran, irgendwie eine Demo zu organisieren oder ein Kulturfestival zu organisieren? Warum sollte man sich dafür irgendwie schämen? Warum sollte man sich deswegen verteidigen? Ja, also das macht so eine gewisse, also wir als Anwältin versuchen ja immer so Ermittlungsergebnisse zu widerlegen und so weiter, und in diesen Fällen ist das halt so ein bisschen absurd, weil was soll man daran widerlegen, was ist daran überhaupt schlimm? Ja, also das heißt, dieser Rahmen ist auch so ein bisschen komisch in den Gerichtsverfahren. Was dann immer noch dazu kommt, sind sogenannte Behördenzeugnisse des Verfassungsschutzes. Also der Verfassungsschutz hat immer wieder Informationen über die kurdische Bewegung, wo wir nicht überprüfen können, wo die herkommen. Die sind dann immer unterschrieben vom Behördenleiter, von Herrn Maaßen, Behördenleiter des Bundesverfassungsschutzes aktuell. Und da steht dann nur drin, dem Bundesamt für Verfassungsschutz ist bekannt, dass Herr Yildirim seit Juli 2013 als Gebietsleiter Sachsen für die PKK aktiv ist. Punkt. Keine Begründung, keine Angabe der Quelle, also nicht, woher sie das haben, ob sie da V-Leute haben, die ihnen das berichtet haben, ob sie irgendwas überwacht haben oder so weiter, sondern einfach nur dieser Satz, und gegen den sollen wir dann auch verteidigen, obwohl auch der ja überhaupt nicht überprüfbar ist, sondern einfach eine Aussage von Herrn Maaßen, der mit Sicherheit das selber nicht herausgefunden hat, aber wir kriegen dann auch nicht mehr zu hören, welche Personen, Behörden intern beim Verfassungsschutz diese Erkenntnisse angeblich gewonnen haben. Vielleicht auf eine Sache will ich noch aufmerksam machen, das werdet ihr vielleicht mitbekommen haben. Das hatte ich ja eingangs gesagt, dass dieser 129b auf so einer europäischen Richtlinie beruht, die die Mitgliedstaaten unterschiedlich auslegen konnten. Und so erklärt sich das, dass in Brüssel, da gab es ein sehr großes Ermittlungsverfahren, da wurden sehr viele kurdische Vereine, unter anderem auch das Exil, kurdische Exilparlament Kenneke, durchsucht. Und dann lief da ein Verfahren gegen 30 Leute. Und das wurde jetzt in Brüssel sowohl erstinstanzlich, wurde die Eröffnung des Hauptverfahrens abgelehnt, als auch vom Berufungsgericht. Die haben nämlich genau so argumentiert, haben gesagt, also in dieser Richtlinie und auch in dem belgischen Strafgesetzbuch steht ja drin, dass wir dieses Terrorismusstrafrecht nicht anwenden können und dürfen auf Parteien eines bewaffneten Konfliktes. Und darum handelt es sich ja bei der PKK und bei der Auseinandersetzung zwischen der kurdischen Bewegung und dem türkischen Staat eindeutig. Also das ist ein bewaffneter Konflikt im Sinne des Völkerrechts. Und deswegen können das in Belgien auch keine Terroristen sein und die können nicht als Terroristen verfolgt werden, sondern sind halt so eine Partei in so einem bewaffneten Konflikt. Und zack, das Verfahren wurde eingestellt. Anders halt in Deutschland, wo die sagen, nö, also daran fühlen wir uns nicht gebunden an diese Richtlinie, sondern wir machen das hier über unsere Schiene mit dieser Verfolgungsermächtigung des Justizministeriums und verfolgen fleißig weiter. Man merkt so ein bisschen auch, dass die Verfolgung, also insbesondere die Inhaftierung kurdischer Aktivisten, auch als diplomatisches Mittel eingesetzt wird. Man merkt das so ein bisschen daran, dass eigentlich immer so Festnahmewellen zu beobachten sind, wenn es zu Gesprächen zwischen Merkel und Erdogan kommt, also kurz danach. Also die Haftbefehle liegen meistens fertig in der Schublade, ja, die müssen nur beantragt werden. Also wie gesagt, die Telekommunikationsüberwachung ist flächendeckend. Wir können davon ausgehen, dass die Polizeibehörden, das Bundeskriminalamt eigentlich immer genau weiß, wer macht was gerade in der kurdischen Bewegung und jederzeit Leute festnehmen kann, wenn sie das möchten. Und das demgemäß so als politisches Druckmittel einsetzt, also wenn Erdogan ein Zugeständnis macht, wenn Erdogan dem Flüchtlingsdeal zustimmt, wenn Rheinmetall das Interesse daran hat, eine Panzerfabrik zu bauen in der Türkei, dann sind wir auch bereit, ein paar kurdische Leute festzunehmen und ins Gefängnis zu sperren, um unseren guten Willen sozusagen auf dieser diplomatischen Ebene zu zeigen. sodass wir aktuell jetzt auch befürchten, dass jetzt nach diesem gemeinsamen Teetrinken von Gabriel und Cavusoglu in Goslar und wenn jetzt noch Deniz Yücel freigelassen werden wird, dass wir dann befürchten, dass dann auch im Gegenzug auch wieder vermehrt Festnahmen zu befürchten sind, einfach als Zugeständnis an die Türkei. Das ist also jederzeit möglich. Vielleicht noch kurz, wie sich das auf so einer unteren Ebene von Repression auswirkt, das Ganze. Das ist zum einen das Vereinsgesetz, was bestimmte Straftatbestände enthält. Das ist nicht direkt, also hat mit 129b nicht direkt was zu tun, sondern das hängt an diesem verwaltungsrechtlichen Verbot der PKK zu tun. Die PKK wurde 1993 verwaltungsrechtlich als Verein in Deutschland verboten, wurde einem Betätigungsverbot unterworfen und seitdem ist sozusagen jede Form von Betätigung für die PKK eine Straftat nach dem Vereinsgesetz, wenn sie irgendwie öffentlich wahrnehmbar ist. Das heißt, es gibt sehr viele Strafverfahren, die auf so einer kleineren Ebene spielen, weil Leute auf einer Demo rufen, Biji Serok Apo oder PKK oder irgendwie entsprechende Fahnen dabei haben, auf denen verbotene Symbole sind. Diese Straftaten werden nach dem Vereinsgesetz in der Regel mit Geldstrafen geahndet, führen zu Hausdurchsuchungen, führen zu kurzzeitigen Freiheitsentziehungen und führen zu relativ viel Repression auf diesen kurdischen Demos, die in aller Regel sehr friedlich ablaufen, also immer noch, also dass es so wirklich Auseinandersetzungen mit der Polizei gibt, ist sehr selten, meiner Wahrnehmung nach, aber die Polizei sagt halt, also alleine schon das Zeigen von diesen verbotenen Fahnen sind so schwere Straftaten, dass wir, wie jetzt in Köln letztes Wochenende, dass wir die Demo dann gleich auflösen, wenn da zu viele Öcalan-Fahnen auf einer Demo sind. Also das führt auch dazu, dass es halt sehr schwierig ist, für die kurdische Bewegung also Demos durchzuführen, ohne dass dabei am Ende irgendwie immer mindestens 4-5 Leute irgendwie eingecasht werden und dann am Ende so eine Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Vereinsgesetz bekommen. Eben hat mich eine Frau angerufen aus Hannover und die waren in Hannover, hatten die so eine Demo angemeldet. Die sollte irgendwie so am Hauptbahnhof stattfinden und 1,5 Kilometer weiter befindet sich der kurdische Verein und die Polizei hat sich direkt vor dem kurdischen Verein aufgestellt und jede Person, die aus diesem kurdischen Verein rauskam, egal ob sie zur Demo wollte oder nicht, komplett durchsucht, Ausweise kontrolliert und dann irgendwie die ganzen Taschen durchsucht. Also so ungefähr ist halt auch die einfach die Realität für Leute, die sich irgendwie politisch betätigen wollen und so einen kurdischen Background haben und in den Vereinen rumhängen. Das wirkt sich dann auf den Aufenthalt aus. Also da ist vielleicht auch nochmal so eine Repression spürbar. Das heißt, Leute, die keinen deutschen Pass haben, kurdische Leute, die haben es schwierig, teilweise schwer in der Auseinandersetzung mit den Ausländerbehörden, Verlängerung ihres Aufenthalts zu bekommen, jedenfalls sehr schwierig, wenn sie eine Niederlassungserlaubnis beantragen, wenn sie da irgendwie schon mal vom Verfassungsschutz oder von der Polizei in diesen kurdischen Vereinen wahrgenommen wurden, dann kriegen sie oft keine Niederlassungserlaubnis, weil die sagen, ja, sie betätigen sich ja hier terroristisch, das wollen wir eigentlich nicht in Deutschland. Bei den Einbürgerungen taucht das auch immer auf, also das ist ein Ausschlusskriterium für eine Einbürgerung, wenn sowas festgestellt wird und teilweise auch einfach nur durch Verfassungsschutzerkenntnisse. Und das kann auch zu Ausweisungen führen, also dass der Aufenthalt nicht verlängert wird, sondern die Leute dann Deutschland verlassen müssen. Selbst wenn sie Flüchtlingsanerkennung haben, schützt sie das nicht unbedingt davor, wenn sie halt in dieser politischen Szenerie zu oft auffallen, dann ausgewiesen zu werden. Ja, was kann man machen dagegen? Ist ja nicht so hauptsächlich mein Thema, sondern vielleicht eher euers. Also ich habe den Eindruck, dass es total schützt und die Polizei auch immer total verunsichert, wenn auf diesen Demos oder allgemein halt in der kurdischen Bewegung nicht nur ethnisch kurdische Leute sind, sondern auch vielleicht Bio-Deutsche oder Leute aus anderen Backgrounds auch da sind. Also das ist, glaube ich, ein total großer Schutz und allgemein so eine Öffentlichkeit macht es halt, glaube ich, für die Polizei schwerer, das so zu kriminalisieren und in so eine terroristische Ecke zu stecken. Ich glaube, das ist was von beiden Seiten vielleicht auch stärker passieren muss und ja auch gerade eigentlich, finde ich, ganz gut sichtbar wird jetzt in diesen Auseinandersetzungen um Afrin und den Demos, dass vielleicht sowohl von der kurdischen Bewegung mehr Offenheit gezeigt werden muss und mehr verschiedenste Leute eingebunden werden sollten, aber auch vielleicht von der anderen Seite mehr Offenheit dafür da ist, dass das irgendwie ein Kampf ist, den man auch unterstützen kann. Vielleicht so viel als Input. Ich würde mich freuen, wenn ihr einfach sagt, was euch daran im Speziellen interessiert und dann gucke ich, ob ich darauf antworten kann. Jo. die das Zeichen der Ötschalan-Fahnen, das ist ja nicht nur die Fahnen, oder? Also mir wurde jetzt auch gesagt, jegliche Abbildung, Bilder, T-Shirts, alles, was irgendwie Öffentlichkeit erzeugen könnte, mit dem Gesicht drauf, ist illegal, ist verboten. Ja, so ist es. Das ist verboten. Eine anschließende Frage, gibt es sowas für andere Personen auch? Also ich meine, mit Stalin-Poster kann ich ja rumrennen zum Beispiel. Beides richtig. Also das ist verboten. Man muss halt immer nachweisen, war das denn öffentlichkeitswirksam genug? Also konnten jetzt irgendwie auch viele andere Leute dein T-Shirt wahrnehmen und war das irgendwie als Werbeaktion für die PKK gedacht? Dann ist das verboten und strafbar tatsächlich. Also wir hatten diese Verfahren schon mit Flyern, wir hatten die Verfahren mit Einladungskarten, auf denen irgendwie so an PKK-Symbolik angelehnte, also es sind ja diese gezackten Sterne, ja, das, dann wurden so eine Einladungskarten schon als Verstoß gegen das Vereinsgesetz angesehen, also all das kann ausreichen. Zu der zweiten Frage, das ist der einzige Mensch, der als Symbol einer Organisation verboten wird, Herr Öcalan. Also Ulrike Meinhof darf man auch auf dem T-Shirt haben, ja, also das ist irgendwie kein Problem. Nee, es ist einzigartig. Ich weiß nicht, wie das ist mit Bagdadi oder so, also kenne ich keine Strafverfahren zu, ist aber vielleicht auch nicht so üblich, aber der Einzige, wo es halt diese Rechtsprechung zu gibt, ist Öcalan tatsächlich. Und NS-Größen sind davon auch nicht betroffen, also Größen in Anführungsstrichen, so Hess ist ja auch, wird ja oft ja gezeigt. Oder? Hess darf man zeigen. Ja, herrlich. Warte mal, ich wollte, sie hat sich schon länger... Also es ist quasi quasi nicht dieses Zeigen von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Also es ist nicht diese, also nicht 86 oder was ist das? Genau. Mhm. Also, weil, worin besteht da genau der Unterschied? Ja, die PKK ist keine verfassungswidrige Organisation, also das wird nicht angenommen, sondern das Vereinsverbot knüpft halt an so ein, also die Strafbarkeit nach dem Vereinsgesetz knüpft an so ein Vereinsverbot an. Das heißt, wenn ein Verein verboten ist, wie das bei der PKK gemacht wurde 1993, dann dürfen halt die Symbole von diesem Verein einfach nicht mehr gezeigt werden. Das ist jetzt so ähnlich, wie sie das auch bei links unten in die Media jetzt versuchen. Ja? Also diese Symbole werden dann so und nicht als verfassungswidrige Symbole verboten und kriminalisiert. Ja, ich bin selber in Polen und weil wir eine Demo organisiert haben, kommt zu uns Polizei, sagt das, kein Bilder, keine T-Shirt, keine sehen. Aber was sie schreiben, ist es egal. Sie können über 10 Meter schreiben und so eine Banner tragen. Mhm. Aber wie, was unterschiedlich, ob haben Sie gefragt, wieso nur Gesicht, nichts aufschreiben eigentlich. Aufschreiben ist es noch mehr, tausendmal wichtiger als Gesicht. Aber für uns natürlich, ihr wisst es schon, eigentlich same word. Ne? Mhm. Wir natürlich, wir sind bewusst, Deutschland möchte immer Kurden kriminalisieren, die müssen weiterführen. Sie haben auch gerade erzählt, ne, wann die Erdogan, das, egal wer Erdogan ist, egal wer ist das in der Türkei sind, hier kommende Zeit oder hier einen Präsident dort, jede Zeit, immer wir sind geschenkt. Sind immer so breit. Wie so würde ich das auch sagen, ja. Naja, natürlich, wenn die was Revolution macht, macht keine Ja, genau, also das stimmt. Nach dem Vereinsgesetz verboten sind halt Symbole. Sprache nicht, also man darf was schreiben. Man darf zum Beispiel auch sagen, weg mit dem PKK-Verbot, das ist völlig erlaubt und das ist eine legitime Meinungsäußerung, kein Problem. Aber was halt unter dieses Vereinsgesetz fällt, sind Symbole. Und das Absurde ist ja, dass man sagt, also der, das Bild einer Person ist ein Symbol. Ja, das passt ja eigentlich von dem Wort Symbol nicht zusammen, aber das ist halt diese Konstruktion, die gewählt wird. Und das andere, ja, na klar, also ich meine, das finde ich, muss man auch sehen, das ist jetzt nicht nur eine diplomatische Ebene mit der Türkei, warum die kurdische Bewegung kriminalisiert wird, sondern halt auch, weil es eine linke Bewegung ist und linke, andere linke Bewegungen in Deutschland werden ja auch irgendwie kriminalisiert. Ja, also das ist, würde ich auch so teilen, dass auch der deutsche Staat selbst natürlich ein Interesse daran hat, irgendwie sichtbare Alternativen zum Neoliberalismus ja, zu kriminalisieren und nicht stark zu machen, sodass Leute sich nicht überlegen können, also vielleicht wäre ja irgendwie eine andere Gesellschaft auch mal interessant auszuprobieren. Also klar, das ist natürlich auch ein Hintergrund. Ja, ja gesagt, am Anfang der 90er oder so, wo sie die Autobahnen blockiert haben und dann eingeknastet wurden. Also, was ist denn die gesetzliche Grundlage, um jemanden bei der Autobahn blockiert wird, um die in längeren Zeitraum im Knast zu schicken? 129a. Okay. Also, das heißt, sie haben gesagt, da das als Anhalt, also, sie haben halt sozusagen gesagt, Autobahnblockaden sind irgendwie gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr und Nötigungen und sowas, ja, und haben gesagt, also solche Art von Straftaten, die die Sicherheit der Bundesrepublik bedrohen, gibt es so viele, die wir der kurdischen Bewegung zurechnen können, dass die kurdische Bewegung insgesamt eine terroristische Vereinigung darstellt und dass deswegen Leute, denen wir die Mitgliedschaft in der PKK nachweisen können, dass die deswegen für uns Mitglieder einer terroristischen Vereinigung sind und wir die dann auch lange in den Knast sperren können. Also so war die Konstruktion gewählt. Wobei nicht rein die Tatbestand, dass die Autobahn blockiert. Es sind auch Leute wirklich, es sind auch Leute für Autobahnblockaden in den Knast gesteckt worden, also das gab es schon auch, aber weniger, aber sozusagen mehr war das halt, dass das so Anknüpfungsstraftaten waren, wie sie jetzt nach dem 129b sagen, also die Anknüpfungsstraftaten, weswegen die PKK eine terroristische Vereinigung ist, das sind die Auseinandersetzungen mit dem türkischen Militär auf türkischem Staatsgebiet, aber darauf kommt es nicht an, um hier Leute in den Knast zu stecken, sondern das sind Straftaten, die da stattfinden und nur dazu führen, dass die gesamte Organisation, die gesamte Bewegung eine terroristische Vereinigung ist. Und das heißt, wir müssen den einzelnen Leuten keine Straftaten nachweisen, also dem Hidde Yildirim, der verurteilt wurde jetzt als Gebietsleiter Sachsen. Es gab keine Straftat, die er begangen haben sollte. Keine Autobahnblockade. Der sollte nicht mal irgendwie zu schnell Auto gefahren sein oder so. Ja? Also der sollte wirklich gar nichts gemacht haben, selber, außer halt Demos organisieren und irgendwie Festivals mit zu organisieren. Und das reicht halt sozusagen für so eine Mitgliedschaft. Ich habe in der Silberrolle von einigen Kooperationspartnern wurden halt jetzt in den ersten Fällen berichtet, dass während der Anhörung angegeben wurde, man hat mal die JPG unterstützt, es gab dann später Probleme, die Familie war in Gefahr und deswegen ist man auf die Flucht gegangen. Im Nachgang hat sich herausgestellt, dass die Anhörung so ausgelegt wurde, okay, man hat die JPG unterstützt, man hat vermutlich auch Kontakte zu PKK, der Aufenthaltstitel wurde verwehrt. Mhm. Jetzt stellt sich natürlich schon die Frage, wenn man eine Anhörungsvorbereitung macht, was redet man da? Sagt nichts irgendwie über die Unterstützung von diesen Gruppen, dann hieß es aber auch im Umkehrschluss, dass das BAMF häufig dann sagt, na gut, es gibt überhaupt gar keine Fluchtgründe und damit tschüss. Ich mache selber kein Asylrecht, aber ich kenne das von meinen Kolleginnen, das ist ein absolut großes Dilemma, dass also bei JPG ist es so, da gibt es so erste Pilotstrafverfahren, wo mal einzelne Staatsanwaltschaften ausprobiert haben, könnte man nicht auch Leute wegen JPG als 129b verfolgen. Aber da hat die Bundesanwaltschaft momentan zumindest noch kein Interesse. Da haben sie immer gesagt, nee, also das machen wir nicht. JPG ist für uns nicht das gleiche wie PKK, sondern ist es ja auch irgendwie eine Guerilla oder das sind ja bewaffnete Einheiten, die auch mit den USA zusammenkämpfen gegen Daesh und so weiter. Dass diese Verfahren bei der JPG gibt es noch nicht, aber gerade bei kurdischen Geflüchteten aus Baku, also aus der Türkei, ist es schon immer mal wieder so, dass dann aus diesen Anhörungsprotokollen das so weitergegeben wird und das dann im Zweifel auch in der Ausländerakte landet und es dann total schwierig wird, irgendwie einen Aufenthalt zu bekommen oder halt schon in diesen Asylverfahren gesagt wird, also wir haben hier diesen Versagungsgrund Betätigung für den Terrorismus. Da halt pauschalen Rat zu geben, ist total schwierig. Ich würde sagen, dass das BAMF das immer mal wieder versucht mit diesem Versagungsgrund, aber damit vor Gerichten bislang keinen Erfolg hat. Ja, also das kann sich aber ändern, also ohne Garantie, aber im Zweifel ist es so, wenn du eine Verfolgung als Kurde und als vor allen Dingen politisch aktiver Kurde aus der Türkei geltend machen kannst, dann greift dieser Versagungsgrund nicht ohne weiteres. Also da muss dir schon explizit nachgewiesen werden, dass du irgendwie bei den HPG, also bei den bewaffneten Einheiten mitgekämpft hast oder so. Also im Zweifel würde ich es eher sagen. Hat der Minister Maas so viel Einfluss, dass der dagegen was machen könnte, wenn man in gestellt? Oder wenn jetzt eine Wahl wäre und CDU-Minister käme, wird es dann schärfer oder irgendwie? Bis jetzt habe ich ja nichts gemerkt, dass da mal die Stelle irgendwie eingesetzt wird. Nee, also der ist ja verantwortlich für diese Verfolgungsermächtigung, von der ich gesprochen habe. Der ist ja Justizminister, also der ist genau der, der sagt, ja, wir wollen das, dass Kurden hier ins Gefängnis gesteckt werden. Und das ist sozusagen ja sein Verantwortungsbereich. Er könnte auch jederzeit sagen, also mir reicht's, jetzt will ich es nicht mehr. Die ist von 2011, jetzt weiß ich aber nicht mehr, ob er da schon Minister war oder nicht. Aber jedenfalls hat er auch seitdem... hat das nicht geändert. Also die ist völlig unverändert, die gilt für die Vergangenheit, für die Zukunft... genau gleich, also das interessiert ihn nicht. Ich habe, was das Krasse ja auch noch ist, finde ich, an dieser Verfolgungsermächtigung ist, die führt dazu, dass Leute wirklich in den Knast gesteckt werden, lange Haftstrafen kriegen, so einer Isolationshaft unterworfen werden. Es gibt aber keine Begründung dafür. Ja, also die hat einen Satz, da steht nur drin, die Ermächtigung zur strafrechtlichen Verfolgung der PKK wird erteilt, Punkt. Es gibt keine Begründung und dann habe ich gedacht, das kann ja eigentlich nicht sein, weil so ein Verwaltungsakt, also sowas, was so eine Behörde unterschreibt, was so stark in die Rechte von Menschen eingreift, da müssten die doch zumindest mal das Recht haben zu erfahren, was steckt dahinter. Und dann habe ich die aufgefordert, mir mal mitzuteilen, was ihre Begründung dafür ist. Dann haben sie gesagt, teilen Sie mir nicht mit. Und dann habe ich dagegen geklagt und habe so eine Klage beim Gericht gemacht und habe gesagt, ich möchte aber die Auskunft darüber haben, zumindest mal, was die Begründung dafür ist und ob das seit 2011 sich nochmal jemand angeguckt hat und überprüft hat, weil das wissen wir nämlich auch nicht. Und das Gericht hat gesagt, nee, es gibt keinen Anspruch dafür, also das ist nicht vorgesehen, kriegt er keine Auskunft. Dann habe ich Verfassungsbeschwerde eingelegt und das Verfassungsgericht hat mit einem Satz gesagt, es gibt kein Recht auf Auskunft darüber. Also da haben wir sozusagen, da wissen wir einfach gar nichts darüber, was dahinter steckt. Wir wissen nicht mal, ob das irgendwie überprüft wird, keine Ahnung. Und dürfen das auch nicht wissen. Aber das ist doch gegen die Menschenwürde, oder? Ja. Artikel 1. Andere Meinung Bundesverfassungsgericht, ja. Also die haben da irgendwie kein Problem. Das muss man natürlich auch vor dem Hintergrund sehen, dass das 129b ja für verschiedenste Leute angewandt wird und dass das Bundesverfassungsgericht natürlich auch keinen Skandal leisten will und sagen, also jetzt dürfen alle Terroristen hier wissen, warum wir sie Terroristen nennen oder so, ja. Also das ist ja auch der Hintergrund vielleicht, das ist ein sehr politisches Strafrecht, aber jedenfalls faktisch sagen die zu uns, nee, habt ihr kein Recht auf Auskunft. Ich will noch mal kurz anmerken, dass diese Sachen jetzt nicht nur in Berlin oder Magdeburg oder sonst irgendwo passieren. Die Kriminalisierung der Kurden, die passiert auch hier. Kurz vor diesem EU-Türkei-Deal, vor dem Abschluss, gab es ja hier die Hausdurchsuchung auch. Direkt kurdischer Verein, um die Ecke häuslich, ich glaube insgesamt waren es 8 Hausdurchsuchungen. Es gehen auch weniger Leute in den kurdischen Verein, die stellen demonstrativ auch der Zivilbullen davor ab oder einen Streifenwagen, die machen Fotos. Und die Leute gehen relativ offen damit um, ne? Die bieten auch Tee an, die gehen halt quasi zu den Kopf und dann wollen dann Tee und Tee trinken. Aber es schreckt echt massiv Leute ab und das, was du gesagt hast, ist völlig richtig und ich unterstreiche das auch immer wieder und sage das zu Leuten im Gespräch. Geht dahin, geht zu dem Verein, werdet am Ende Mitglied in dem Verein, aber organisiert die Demos mit, kommt auch mit auf die Demonstration, weil das ist total wichtig und das passiert wirklich viel zu wenig. Ja. Das ist, denke ich, das wird auch immer von unseren kurdischen Genossen immer gesagt, dass das wäre halt cool, wenn mehr Leute kommen. Das muss man wirklich nochmal unterstreichen. Das ist eher, ich habe immer eher so, dass da eine Deutsche den Geschwollklappen auf hat, weil ich habe nicht erfahren, dass wir abgelehnt werden oder abgestoßen werden von der kurdischen Bewegung, zumindest hier lokal nicht. Und auch eigentlich in Berlin oder IRK-Strukturen und so weiter. Die sind voll offen und man findet auch viele Bezugspunkte, also wo man miteinander auch in die Diskussion kommt, wo man miteinander Kämpfe entwickeln kann. Das würde ich eigentlich, das ist keine Frage gerne. Ja, aber teile ich total. Also finde ich gut, dass du das sagst und das ist auch genau das, würde ich sagen, was am meisten hilft, ne? Also was einfach auch so einen Schutz gibt. Tja, vielleicht ist es ein gutes. Wie verteidigt man? Was uns beschrieben sozusagen, dass da irgendwie so ein Papier kommt, da steht dann ein Satz, das ist halt so, und das hat ein bisschen eingefordert, was macht ihr denn da? Also das kann ich sehr gerne sagen. Was wir machen in der Verteidigung ist, also die eine Devise ist, wir machen diese Verfahren so nervig wie möglich. So dass da wirklich kein Gericht drauf Bock hat. Ja, also wir widersprechen der Einführung jeglicher Beweismittel, schreiben lange Anträge. machen sehr viel einfach so destruktive Arbeit, ja, versuchen das wirklich so, dass sie so genervt davon sind, dass sie sich nicht freuen, wenn die wieder so ein Verfahren kriegen. Und das klappt auch ganz gut. Also die Gerichte haben da teilweise keinen Bock drauf, auf diese Verfahren, weil sie einfach wissen, die Verteidiger sind einfach nur destruktiv am Start und versuchen nicht irgendwie ein gerechtes Ergebnis zu finden, sondern versuchen einfach, das denen so schwer wie möglich zu machen. Genau das machen wir auch. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut. Und die andere Schiene, die wir fahren, ist, wir stellen sehr viele politische Anträge zur Situation in der Türkei. Also jetzt der Hede Yildirim zum Beispiel, der aus Sachsen, der ist, also es ist auch so, dass das Bundeskriminalamt ermittelt nicht entlastende Tatsachen, sondern die ermitteln halt, machen nur so diese Personenermittlung, aber die betreiben keine Aufklärung jetzt zur Situation der kurdischen Bevölkerung in der Türkei oder so. Ne? Und wenn man sie darauf anspricht, also da kommt immer der gleiche Zeuge, Herr Becker, offiziell heißt er Herr Becker, wie er wirklich heißt, keine Ahnung, wie er heißt. Aber jedenfalls kommt er immer in diese Prozesse und berichtet immer darüber. Und letztes Mal habe ich ihn gefragt, sagen Sie, haben Sie auch eigentlich sich mal so mit der Situation der kurdischen Bevölkerung zum Beispiel in der Türkei mal beschäftigt, zu den Hintergründen und so? Und dann hat er gesagt, nö, also das seht ihr jetzt nicht so als seine Aufgabe an, das könnten die Angeklagten ja selbst erklären. Ja, also die machen das nicht und deswegen machen wir das umso mehr. Und bei dem Hede Yildirim war das so, der ist nicht nur Kurde, sondern auch Alevit. Das heißt, wir haben halt auch zu der Geschichte der alevitischen Bevölkerung in der Türkei sehr viele Anträge gestellt, haben dem Gericht gesagt, das Gericht sollte doch mal aufklären, die ganzen Massaker an der alevitischen Bevölkerung, die es gab in der Türkei, die sollten sich mal beschäftigen mit dem Dersim-Massaker von 1937, weil der auch aus Dersim war, wo die ganze Bevölkerung da eigentlich so einen kleinen Genozid ausgesetzt war. Dann sehr viele Massaker, die es danach noch an der alevitischen Bevölkerung gab. Also dieser Antrag hat am Ende irgendwie 75 Seiten und das haben wir dann so vorgelesen im Gericht über die Geschichte der alevitischen Bevölkerung in der Türkei und den Massakern. Und das ist so ein bisschen auch das, was wir dann natürlich auch versuchen zu machen. Oder die in anderen Prozessen haben wir thematisiert, zum Beispiel die, ja jetzt den, zum Beispiel diese Keller von Cizre. Ne? Da haben wir so Anträge zugestellt in Cizre, das ist so ein kleiner kurdischer Ort in der Türkei. Und da war der Bürgerkrieg sehr hart, also da wurde eine Ausgangssperre verhängt, ein paar hundert Tage lang. Und da sind Leute, die hauptsächlich aus Solidarität, teilweise aus anderen Teilen der Türkei dahin gefahren wurden, die sind in so Kellern lebendig verbrannt worden. Und da haben wir dann dazu Anträge gestellt, dass da irgendwie Videoaufnahmen angeguckt werden, dazu die Strafanzeige verlesen wird. Dann haben wir einen Zeugen, das ist ja eigentlich auch ganz schön, weil mittlerweile, also für uns, für niemand sonst ist es natürlich schön, aber für uns ist es ganz schön, weil ziemlich viele Leute halt auch aus der Türkei mittlerweile fliehen mussten und dann in Deutschland als Zeugen für uns erreichbar sind. Und da haben wir zum Beispiel einen Abgeordneten der HDP als Zeugen eingeladen, der aus Cizre ist und der auch während der Ausgangssperre da war, Faisal Zaril, das heißt, und den haben wir dann eingeladen in den Prozess und der hat dann irgendwie da beim Berliner Kammergericht, also beim Oberlandesgericht, darüber berichtet, wie die türkische Armee eigentlich in Cizre gewütet hat. Und das war eigentlich auch ganz nett, weil die einzigen Zeitungsartikel, die es über diesen Prozess gab, in der deutschen bürgerlichen Presse, waren halt diese türkische Armee begeht Kriegsverbrechen in Cizre. Und das hat auch wieder dazu geführt, dass das für die Staatsanwaltschaft auch nicht so ein erfolgreicher Prozess war, sondern dass das Einzige, was die Öffentlichkeit davon gehört hat, waren irgendwie türkische Kriegsverbrechen. Also das ist so die politische Schiene, die wir auch fahren in den Prozessen. Führt aber nie zu Freisprüchen, sondern die sagen halt immer, ja, wir merken schon oder wir wissen schon, also so ganz easy ist das alles nicht in der Türkei. Das ist ja auch offizielle Regierungslinie, ja. Also die deutsche Regierung sagt ja auch immer, ja, die Menschenrechte müssen schon beachtet werden, natürlich in der Türkei auch. Und das ist uns wichtig. Aber ja, also dagegen sich bewaffnet werden, das darf man auf jeden Fall nicht. So ist halt die Haltung. Gerne, na klar. Kenan Bastu ist auch in Gefangenen geworden. Ne? Mhm. Vor 2 Jahren, der hat hier 5 Wohnungen hier ausgesucht, weil die, was Anklage sind, die hat ihn, wie gesagt, aus, wie heißt das, nicht Frankfurt, sondern... Zelle. Ja, von der Zelle, der hat seit 2 Jahren, der hat verfolgt und durchgesucht, der hat so gesagt, eigentlich hätte Kenan Bastu vor durchgesucht oder hier inhaftiert, vor den 2 Wochen, der hat 2-mal im Auto einen Unfall gemacht. Die Polizei war dort. Mhm. Der hat alles genommen, der hat alles beschrieben. Er hatte nichts inhaftiert. Mhm. Danach, nach 2 Wochen, der wieder einen von der Türkei jemanden wieder hier handelt. Mhm. Wir haben gedacht, wer wo die hat, nun dann ist unser Haus von meinem Bruder, unserer Freundin, wie ist das, eigentlich Interesse hat mit Verein und wie ist das, Unternehmer sind, Selbstständiger sind. Die hatten dort gegangen und die hatten mit so viel Kamera, sind Terroristen, sind PKK, sind so. Ja. Der, dann nach dem 2 Jahren, kennen was ist das jetzt raus? 10 Jahre, glaube ich, Deutschlands verboten, Reiseverboten. Einreiseverboten. Ja, Reiseverboten, aber für unsere. Der ist jetzt in Frankreich, ne? Ja, ich gelesen, ja. Im Fernsehen. Aber unsere Regierung hat noch nichts gegeben. Keine. Alles weg, ja? Nee, das sind gar keine. Das sind nichts Prozess gewesen, das ist nicht so Gericht gewesen. Die alles im Akte, keine gesagt. Einfach gesagt, wir warten noch. Aber bist du so komisch? Total, ja. Also ich kenne den Fall nicht so gut, das war ja ein anderer Anwalt, der den vertreten hat. Aber das ist natürlich so, dass nicht nur die einzelnen Leute, die dann in den Knast gesteckt werden, davon sehr betroffen sind, sondern auch das gesamte Umfeld, ja. Und dass da auch halt Ermittlungen stattfinden, dass da Gelder beschlagnahmt werden, dass da Häuser durchsucht werden. Also das betrifft natürlich immer viel mehr Leute als die Leute, die dann tatsächlich eingesperrt werden, sondern auch ja die Familie, Freunde, Genossen, ne? Also klar. Was die Anwalt sagt, dass er, dann, die können nichts machen, die sagen nichts. Mhm. Ja. Die schockieren das, wieso sie sagen nichts. So, das ist raus. Ja, und trotzdem geben sie keine Auskunft darüber, was damit passiert. Gar keine Auskunft. Komisch, ja. Ich sehe nochmal eine Frage. Wir hatten ja gestern den großen Aufreger mit dem eingezogenen Vermögen und Sachwerten und so weiter. Ist das im 129b-Verfahren schon vorgekommen? In der Form? Ja, also was du ja gerade gesagt hast, also es werden Gelder auf jeden Fall beschlagnahmt, wenn es Hausdurchsuchungen gibt. Dass jetzt zum Beispiel Vereinsräume oder sowas beschlagnahmt wurden, das ist meines Wissens nach noch nicht passiert. Aber dieses Gesetz ist auch total neu, dieses Einziehungsgesetz. Ne? Aber ich, ja, das wäre natürlich eine neue Stufe, aber bislang ist das noch nicht passiert. Also dafür passiert aber auch ja in den Vereinen zu viel. Ne? Also das hatte ich ja auch gesagt, das sieht man ja auf diesen Videoaufzeichnungen. Ja, da gehen wirklich hunderte verschiedene Leute rein und raus. Und wegen einer Person, auf die dann der, die dann Haftbefehl kriegt, werden ja all diese Leute überwacht und kriminalisiert. Ja, das ist ja so, ist ja das Verhältnis so ungefähr. Aber das ist wirklich eher so, finde ich, dass so viele Leute davon betroffen sind, von dieser ständigen Videoüberwachung und diesen ganzen Kontrollen. Ja, das ist einfach... tatsächlich so eine ganze Community trifft. Ja. Du wolltest auch noch was sagen? Ja, wenn die so harte Telefonüberwachung machen, also man selbst kann davon ausgehen, wenn ich jetzt mit den Leuten aus dem Verein telefoniere, um Absprache zu treffen für eine Demonstration, was ich finde, ist mir scheißegal, ob die das mithören, aber ich muss davon ausgehen, oder? Ja. Dass es mitgehört wird und dass meine Nummer da einfach nur drin ist. Jo. Okay. Also das ist eine sinnlose Paranoia. Ja, davon gehe ich tatsächlich wirklich. Ja, ja, das. Also kann sein, muss nicht sein, aber es kann gut sein. Okay. Mhm. Und haben die schon mal dich oder andere Anwältinnen mit quasi abgehört? Das ist ja eigentlich illegal. Du kannst ja mit deinem Mandanten, mit deiner Mandantin telefonieren, ohne dass sie es dürfen. Ist das schon mal richtig öffentlich geworden? Also einem Kollegen von mir ist das schon passiert. Dessen Telefonnummer war dann da in der Akte drin. Aber normalerweise, also mir ist das noch nie passiert und normalerweise würden die das auch, ja, also das ist ja nur, wenn sie einen Fehler machen, wenn sie das übersehen. Ansonsten würden sie die Akte ja bereinigen. Ne? Das, eigentlich merkt man das nicht. Aber er hat schon mal seine Telefonnummer da gefunden und sein Gespräch wurde überwacht. Wurden Anwältinnen unter Druck gesetzt, weil sie Leute vertreten in den Fällen? Gab es sowas schon? So offensiv? Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Nö, nee, also ich zumindest nicht. Wie ist denn das? Du hast es vorhin angesprochen mit dem türkischen Geheimdienst, der, also wie viel ist darüber so bekannt, was die hier in Deutschland machen, mit welchen, auch mit welchen Zusicherungen seitens der deutschen Regierung und so weiter? Also die Zahlen, die scheinen relativ zuverlässig zu sein, das sind so 6.000 ungefähr Agenten des türkischen Geheimdienstes, MIT heißt der, die sich in Deutschland bewegen. Das ist deutlich mehr als die Stasi jemals hatte. Was sie so machen, ist, also die machen halt viel Ausforschungsarbeit. Das heißt, sie gucken einfach, dass sie sich, aber das ist nicht beschränkt auf die kurdische Community, sondern halt auch auf die türkische Community, dass sie einfach so gucken, wer redet da was und darüber dann Bericht erstatten in die Türkei. Und dann machen sie viel Propagandaarbeit auch, also Pro-Erdogan-Arbeit. Es gibt immer mal wieder zumindest so die halbwegs begründete Sorge, würde ich sagen, dass es so einen Mordkomplott gibt. Es wurde jetzt auf den Fußballspieler Deniz Naki wurde geschossen, das habt ihr mitgekriegt. Dann diese Geschichte bei dem Yüksel Koç, die ist so, dass irgendwann eine Frau in den kurdischen Verein in Hamburg kam und sagte, ey, mein Freund will übrigens Yüksel Koç umbringen, mir wird das langsam zu gruselig. Also das ist jetzt auch nicht so ganz aus der Luft gegriffen oder so, sondern die war mit dem halt zusammen und hat gesagt und wusste, dass das irgendwie ein Mietagent ist. Der wurde auch verurteilt in Hamburg zu einer Bewährungsstrafe, lustigerweise, aber die Bundesanwaltschaft hat den nicht wegen diesem Mordversuchs angeklagt, sondern nur wegen ausländischer Spionagetätigkeit. Dafür wurde der verurteilt. Mehmet Fatih, irgendwas Nachname, ich vergessen. Sayan, genau. Der wurde verurteilt. Und diese Geschichte, die da erzählt wurde, die ist relativ glaubhaft, ja. Also, weil das halt wirklich seine Freundin war, die mit ihm zusammengelebt hat und die gesagt hatte, also er hatte das geplant und er hatte konkret. Der hatte sich, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwie als Radiomoderator oder so ausgegeben und hatte sich dann mit dem Yüksel Koç da in Bremen mehrmals auch getroffen, um so ein bisschen zu erfahren, wo läuft der lang und so. Also das ist schon eine sehr ernstzunehmende Geschichte und das hätte auch gut klappen können, wenn diese Freundin nicht irgendwann gesagt hätte, das wird mir aber jetzt langsam zu viel und dann halt in den kurdischen Verein gegangen ist. Der kurdische Verein hat das dann sofort öffentlich gemacht, hat das auch der Polizei dann gesagt und die Polizei hat das dann so ein bisschen halbherzig ermittelt. Der war auch in Untersuchungshaft. Und hat dann gesagt, ja, können wir aber leider nicht nachweisen. Ja, bitte. Also ich sehe ja wöchentlich mehrfach Polizeiautobahnstellen bei uns, also von Stadt zu Straße. Ich kenne mich nicht aus in Dresden. Ist der Verein. Was könnte ich machen? Also ich bin Verein mit ihm. Und ich bin Dresdner gebürtiger schon. Was könnte ich machen, dass ich die bisschen umnenne? Also okay, dann gibt es schon eine Sache, könnte ich noch was anderes machen? Wo ist dann vorher? Also ich glaube, dass du da bist und dich da aufhältst in dem Verein, ist halt schon mal super gut. Ich bin der Technik. Ja, das ist doch zum Beispiel super, ja. Das macht es doch schon mal für die schwieriger, wenn die sehen, da sind gebürtige. Ich kann mal ansprechen, wir würden in den Gesprächen vorgehen. Mach doch mal. Geh doch mal hin und sag, was machen Sie hier eigentlich die ganze Zeit? Jeden Tag? Warum stehen Sie denn hier? Was ist denn hier Ihr Interesse an uns? Wir haben jetzt zum Beispiel die Frühstücksphase gemacht. Die stand dort in der Borg-Nische auf der anderen Seite. Und dann hat er dann die gefrühstückt. Der hat sowas getrunken. Die waren so zwölf Streife und dann sind die wieder weg. Aber die sind täglich eigentlich. Ja, sprich die an, frag die. Ich frag die mal, was ich habe. Ist so interessant, ja klar. Du wolltest auch noch was sagen, ne? Ja, was ist das? Wegen dem Polizeithema. Eigentlich die Linke auch hat einen Brief für die Landtag geschickt. Und wir haben die mal Polizeidirektor eingeladen. Und wir haben gesprochen. Die haben gesagt, ihr seid unter Kontrolle wegen der Türkei oder genauso wie die Moschee. Wir schützen euch. Ah, wir beschützen euch. Ja, kann man nicht sagen. Wenn eine große, zum Beispiel ein Demo oder ein Konzert, eine Sammlung, sie können da vorher sein. Aber am Tag brauchen wir nicht sehr Zeit, die brauchen wir nicht so. Könnt ihr denen mal schreiben, wir verzichten auf euren Schutz. Ja, es ist sehr nett gemeint von euch, dass ihr uns hier beschützen wollt. Wir verzichten ab jetzt darauf. Versucht es. Ich gehe jede Woche zwei, dreimal meine Kinder zu gehen zum Digitalkurs. Wir haben so vieles. Kurse, natürlich Genossenschaft ist es bei uns, ja. Sehr nett, er bewusster hat keine Angst, aber wenn die Neue kommen in der Türkei, er hat dann vom Polizei Angst, ne, ein bisschen schon. Natürlich. Wenn die Polizei Auto sieht oder wenn die Polizei selber dort sehen, die sagen jetzt, ne, was ist denn hier los? Kontrollieren uns, wie können wir nach der Türkei wieder gehen? Klar. Weil die machen jetzt auch eine große Basar, ne? Mhm. Viele Leute, wenn Deutsche sind, nicht nach Deutschland, wenn Türken sind, dort inhaftieren oder Auslandsverbot. Klar, also das ist auch natürlich die Gefahr. Man weiß ja immer nicht so genau, wie ist die deutsch-türkische Zusammenarbeit von den Polizeien. Ne? Das ist ja auf jeden Fall so, dass die sich immer treffen. Die treffen sich jedes halbe Jahr, die deutsche und die türkische Polizei und auch das deutsche und türkische Innenministerium. Und man weiß nicht so genau, wer gibt wem Informationen. Ne? Und das heißt, das ist auch, also das kenne ich auch von vielen Leuten, die sagen, also wir wissen einfach nicht so genau, ob die Informationen, die der deutsche Verfassungsschutz hat und die das deutsche Bundeskriminalamt hat über diese flächendeckende Überwachung, ob die halt auch an die türkischen Behörden kommen und wir dann, wenn wir in die Türkei fahren, um unsere Familie zu besuchen, ob dann vielleicht die türkischen Behörden diese Informationen haben und uns da festnehmen. Das ist total gefährlich, also würde ich auch so sehen, ja. Und man, also wir haben ja auch zum Beispiel gesehen bei diesen, bei den Journalisten, die die Akkreditierung abgenommen bekommen haben bei G20, das waren ja türkische Sicherheitsinformationen, die dann irgendwie nach Deutschland transportiert wurden, ja, wo die gesagt haben, also die kriegen jetzt ihre Akkreditierung nicht, also zumindest waren das die betroffenen Journalisten alle solche, die halt vor kurzem in der Türkei und insbesondere in Kurdistan gewesen waren, ja, also spricht viel dafür. Also dass es da irgendeinen Nachrichtenaustausch gibt, ist ziemlich sicher. Man weiß halt nicht genau, also wer wird da benannt, ja, also wie viele Informationen fließen, aber die, das ist auf jeden Fall so gefährlich. Klar. Ja, schon sein. Ja, aber gleichzeitig ist es ja auch so, also ich finde es schon wahrnehmbar, also so in den verschiedenen Städten, in denen ich mich so bewege, dass erstens die kurdische Bewegung sehr kämpferisch ist, ja, und sich gar nicht davon unterkriegen lässt, sondern eher immer stärker wird. Und das zumindest ist das meine Erfahrung, ich weiß nicht, wie das bei euch in Dresden ist, halt auch die Sachen mehr zusammenwachsen und auch irgendwie so eine biodeutsche Szene und eine kurdische Szene mehr zusammen machen. Also in Berlin ist das irgendwie wahrnehmbar und das ist eigentlich, finde ich, eine ganz gute Entwicklung. Ne? Also das ist, also um jetzt nicht so negativ zu enden. Berlin ist ganz andere Sache. Wir sind so über 50 Jahre, die sind dort. Aber hier, wir sind noch nicht so lange her. Stimmt. Jahre sind hier. Stimmt. Persönlich, ich habe viele Kontakte. Andere Leute auch hatten Kontakt, aber ich sehe, die sind so zurückhaltende Leute. Ja, vor Anfang, die waren voll, aber danach haben sie sich zurückgezählt. Genauso wie 129b ja. Oder A, die sind alle die Gleichheit. Ja, stimmt. Was machen hier, sie hier, die sagen das draußen auch. Ja, klar, aber dann gibt es halt noch was zu tun, aber das ist, finde ich, der richtige Weg, ne? Also so ist das. Anders geht es nicht. Ja, wenn man redet, findet man das. Man kommt zusammen, ja. Okay, vielleicht so viel dazu und dann danke euch. Ich traue mich nicht so richtig, ich habe Angst, das zu löschen, aber soll ich einfach hier nochmal auf den roten Knopf drücken? Ja,